Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ich bitte, dass sich die Leute in die Liste eintragen. Und wir haben ja gar nicht so viele Punkte. Ein Punkt haben wir ja, glaube ich, schon abgearbeitet. Dann mein Vorschlag ist, dass man einfach die Liste so ist, wie sie ist, abarbeiten. Wenn dir jemandem noch was einfällt, dann kann er es ja einfach eintragen. Seid ihr damit einverstanden? Ich höre, das ist der Fall. Also können wir loslegen. Wir haben den Top oben. Im Wiki steht weiterhin kein Seitenverzeichnis zur Verfügung. Was ist zu tun? Wer hat diesen Beitrag gemacht? Dann bitte ich darum, dass der sich jetzt meldet zu dem Punkt. Okay, Axel. Ich höre den Axel nicht. Axel, man kann dich nicht hören, obwohl man deine Lippen sieht. Jetzt ist besser. Ganz leise höre ich dich. Jetzt ist zu laut? Nee, das ist gut. Gut. Dann lasse ich so. Ja, also ich habe mal das Seitenverzeichnis. Das war für mich immer das Suchverzeichnis nach den verschiedensten Ausarbeitungen. Wenn ich jetzt also in einen Artikel gehe, nehmen wir einen der Mehrheitsmeinung, da stand oben im Kopf eben ein Ding zur Hauptseite des Geldordnungswiki, als auch ein Link zu einem Seitenverzeichnis. Und beides ist im Moment nicht da. Die Hauptseite Geldordnung, die ist mir im Moment nicht so wichtig, sollte auch gemacht werden. Und das Seitenverzeichnis, das ist ja bei der Umstellung des Servers auf eine neue Software, da muss das passiert sein, das ist ja irgendwo verschütt gegangen. Der Seitenzähler, ist mir übrigens aufgefallen, ist wieder da, der steht nur unten drunter, während der bisherige jetzt kurz vor Seitenschluss halt Blödsinn ausgibt. Der muss ja nur entfernt werden, weil unten drunter ist er ja wieder. Ja, und nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr ans Seitenverzeichnis geschaut habt. Wenn ja, dann wäre es schön, wenn wir es wieder aktivieren oder gegebenenfalls von Hand eine Seite mit dem Damenseitenverzeichnis anlegen. Möchte dazu jemand was sagen? Rudi, hast du dich zu Wort gemeldet? Ich weiß es nicht, ob das W noch von dem Wortmeldungssoftware ist oder ob das schon für diesen Punkt ist. Das war schon für diesen Punkt. Ja, und Klaas, hastest du auch dich schon für den Punkt gemeldet? Das war 20:56 Uhr. Ja, Rudi, dann leg los. Das Seitenverzeichnis war ja eine automatische Geschichte, da war, lief irgendwie ein Makro im Hintergrund und das funktioniert nicht mehr nach der Umstellung fürs neue Wiki. Ich bin persönlich der Meinung aus Erfahrung, dass es nicht schlau wäre, manuell ein Seitenverzeichnis anzulegen. Solange das eben nicht funktioniert, funktioniert es nicht und vielleicht kommt irgendwann mal ein neues Makro und es geht dann wieder und dann ist alles gut. Ich hätte auch noch mal eine Frage, Axel. Meinst du das Seitenverzeichnis, das Inhaltsverzeichnis oder was meinst du konkret? Das war das Ding, wo die ganzen Ausarbeitungen alphabetisch aufgelistet waren. Also auch die angefangen worden sind und wo nur drei Zeilen da drin standen. Denn im Moment kann ich nur über Abstimmungen an einen Teil der Ausarbeitung herankommen. Unter anderem komme ich im Moment auch nicht direkt mehr an deine Ausarbeitung heran. Die habe ich nämlich auch über Seitenverzeichnis immer wieder gefunden. Könntest du mal bitte einen Link in den Chatleiste posten, dass wir mal draufgehen können, dass wir überhaupt wissen, was du konkret meinst? Das gibt's ja nicht mehr. Also wir hatten oben, also das habe ich mal mit eingerichtet, wir hatten oben in der Hauptnavigation einen Unterpunkt Seitenverzeichnis. Und wenn man da drauf geklickt hat, dann hat man alle Wiki-Seiten, die unter dem Ordner AG Geldordnung vorhanden waren, egal was dort mal reingeschrieben wurde und angelegt wurde, wurde dort aufgelistet alphabetisch. So, und das funktioniert nicht mehr nach der Umstellung des Wikis und mein Tipp ist einfach abwarten, bis es irgendwann wieder geht. Und wenn du eine Wiki-Seite suchst, Axel, geh doch einfach über aufgearbeitete Themen, nennt sich das, glaube ich, oder aufbereitete Themen. Aufbereitete Themen, da findest du dann auch den Artikel von Arne. Rudi, kurze Frage. Dieses Tool, hattest du das hier irgendwo aus dem Tool-Fundus der Piraten oder wo kam das her? Jupp. Da hat jemand so ein Ding programmiert und das, wie gesagt, funktioniert da nicht mehr. Weißt du, wer das geschrieben hat? Ich kann das mal raussuchen, warte mal. Weil ich würde vorschlagen, wenn das ein Pirat war, können wir den direkt ansprechen. Denn es wäre schade drum, wenn das nicht mehr funktioniert. Oder wir machen ein Ticket auf für die AG Technik hier und stellen dort mal die Frage oder Bitte, dass man dieses Tool entsprechend anpasst. Ja, ich glaube, das ist ein guter Vorschlag und da wird ja auch schon der Vermerk reingepackt. Und gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Punkt? Ja, dann würde ich vorschlagen, wir haben ja dann eine Lösung gefunden, wie wir weitermachen wollen. Und ich denke auch, dass jede manuelle Seitenpflege ist nicht wirklich eine Lösung. Und deshalb das Makro, das soll wieder funktionieren und dann können wir das weitermachen. Ja, wir kämen dann zum nächsten Punkt, AG Wortmeldemoderator. Da kannst du ja noch was dazu sagen. Das hatten wir ja vorher, bevor die Sitzung begonnen hat, eigentlich schon fast abgehandelt. Piratus. Ja, also wir haben auf jeden Fall so ein Tool, womit wir hier die Wortmeldungsliste im Mumble-Raum organisieren könnten, wenn wir wollen. Und wir haben uns ja jetzt schon vorher darauf geeinigt, dass wir es bei Bedarf nutzen. Ja, das ist es schon. Okay. Ich denke, wir sollten das gerade bei Bedarf mal machen. Aber im Moment, denke ich, können wir das ganz gut so machen. Dann hat man auch die Leiste, hat man so, wie die einzelnen Wortmeldungen und Beiträge sind. Wir kämen dann zum nächsten Punkt, und zwar Frequently Asked Question Koalitionsvertrag. Die Anita Möllering hatte mich angesprochen, ich soll mal drüber gucken, sie ist an einem sogenannten Frequently Asked Question in puncto Koalitionsvertrag. Ich habe auf Zeile 78 habe ich den Koalitionsvertrag mal den Link dazu reingepostet und ich habe auf Zeile 77 den Teil die AG Geldordnung. Ich habe schon meine Anregungen ihr mitgeteilt, habe gesagt, das ist eine tolle Aufgabe für die AG Geldordnung, die ist ja sehr aktiv und dann hat sie gesagt, ja, gute Idee und deshalb bitte ich darum, wir könnten das entweder jetzt machen, weil wir ja relativ viel Zeit haben eigentlich, oder können es dann Anschluss machen, dass ich, wer möchte, guckt sich mal hier die Fragen und Antworten an und kann dann noch zusätzlich Antworten, praktisch Anregungen geben. Ich bitte nur darum, dass man das moderat macht und nicht gleich sagt, alles Quatsch oder irgendwie, sondern sich's anguckt und wohlwollend kommentiert. Ja, gibt es dazu Wortmeldungen? Ja, ist eine Riesenbaustelle, so wie es aussieht. Und ich weiß nicht, ob wir die fertig kriegen, bevor die Koalition platzt oder abgewählt wird. Nein, die Anita war ja eigentlich schon sehr aktiv. Die hat ja schon eine Reihe von Punkten abgearbeitet. Da gibt es dann auch einen Wiki-Link, wo man praktisch Stellungnahme der Piratenpartei zu Positionen des Koalitionsvertrags. Und da denke ich, ist es schon ein wichtiger Punkt, dass wir prägnant und klar zu ein paar wichtigen Aussagen uns positionieren. Das Schwierige dabei ist natürlich, dass wir das natürlich immer, was für ein Backup haben oder wie können wir es begründen aus dem, was wir schon beschlossen haben. Das wird manchmal ein bisschen schwierig. Beispielsweise zum Punkt Geldwäsche wurde ja auch gesagt, das soll intensiviert werden. Ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, ob wir jemals irgendeine Aussage zur Geldwäsche getroffen haben. Und das ist dann die Schwierigkeit oder dass man vielleicht indirekt sagen kann, weil wir uns so und so positioniert haben, sind wir ja natürlich auch dafür, dass die Geldwäsche und solche Dinge nicht, dass die verfolgt werden. Aber Rudi, du hast dich jetzt gemeldet. Ja, ich wollte, dass wir aufgreifen, was du eingangs zum Club sagtest, ob man das dann nicht vielleicht mal in Ruhe sich anschaut, also nicht innerhalb der Sitzung und würde dafür plädieren, den Top genauso schnell abzuhaken wie die beiden Tops davor und zum nächsten zu gehen. Ja, ich habe kein Problem damit, dass wir das so machen. Ich habe es jetzt praktisch gesagt. Ich sehe, PR02 ist auf dieser Seite drauf. Es kann sich ja, jeder kann sich ja mal angucken und wenn ihm was einfällt, kann er ja einen Kommentar darunter schreiben. Ja, und dann können wir auch zum nächsten Punkt kommen. Oder hat noch jemand was dazu zu sagen? Ja, dann wären wir jetzt beim Top EU-Wahl, Julia Rede, Reda und Jung Transatlantik.e.v. Wer hat den Punkt eingestellt? Ja, ich war das. Ja, dann Stefan, bitte mach den Beitrag. Danke, Anne. Gestern bin ich drauf gestoßen, gestern ziemlich spät und also zuerst war ich ziemlich schockiert, ich habe doch ein bisschen überreagiert. Jetzt heute habe ich es sich relativiert, aber ich finde es trotzdem noch, weiß nicht, was man davon handeln soll. Also es ist ein Beitrag halt zu TTIP von Julia Reda auf dem Blog. Und der Blog, also das ist ein eingetragener Verein halt von einem Netzwerk Junge Transatlantiker. Kann man draufklicken und tja, also da sind jede Menge Leute halt, so wie zu Gutenberg oder so, junge, aufstrebende Karrieristen, sag ich mal, die ziemlich halt Washington-nah sind, also US-Politik, Washington und so, da überwiegend in den USA da studiert und sonst was gemacht haben und wie auch immer, halt so junge Transatlantiker. Und ich habe jetzt, also heute hat auch jemand von der Linken da drüber publiziert, habe ich jetzt gesehen, auf dem Blog. Der letzte Beitrag ist halt von Gabriele irgendwas von der Linken. Und ja, ich weiß nicht, ich will es ja nicht alleine jetzt so hier durchkauen. Mich würde mal interessieren, wie ihr da, ob ihr das gut findet. Ist es dann medienkompetent, wenn man auf, also mit dem Hintergrund halt von so einem Verein da auf deren Seite da publiziert und seine Meinung da so im Wahlkampf da jetzt so Blogbeiträge und sowas, wo kritisch, also schon durchaus kritisch zu TTIP verfasst sind, aber dass man das auf so einer Plattform da publiziert. Also gestern war ich ziemlich kritisch eben. Jetzt ist eben Gabriel Zimmer da auch noch von der Europäischen Linken. Ich finde es, ist irgendwo nicht so mein Ding, die Transatlantiker, ja. Und in welchem Licht es dann erscheint. Ich kann mir vorstellen, bei vielen löst es da eher Abneigung aus, also dass man sich damit echt keinen Gefallen tut, jedenfalls. Ich weiß, das ist ein bisschen off-topic auch jetzt für Geldordnung, aber ich finde es jetzt also so vor den Wahlen wirklich interessant, wie jetzt auch hier die Leute da stehen dazu. Auch im Hintergrund mit den Montagsdemos eben, weil diese Mahnwachen für Frieden, die Montagsdemos sind ja da teilweise wirklich anti-amerikanisch eingestellt und da ist das bei so einem Netzwerk zu publizieren, also da machen wir uns in dem Bereich jedenfalls keine Freunde, wo auf der Straße sind, bei vielen Leuten halt. Okay, Dankeschön. Jetzt hat sich Wischer, dann ich und dann ein T zu Wort gemeldet. Ah, hast du gut erkannt, das ist ziemlich off-topic. Ich glaube, es ist gerade, du hast selber gesagt, es ist Wahlkampf, genau, und deswegen publiziert man, egal wo, seine Meinung. Und ehrlich gesagt, ist mir vollkommen wurscht, was es für eine Plattform hier ist. Ich habe zu TTIP was geschrieben, ich habe noch nicht alles gelesen, aber das, was ich gelesen habe, ist ja das, was man halt dazu vom Piraten erwartet hätte, und das ist in Ordnung. Und damit hat sich das Thema für mich auch erledigt. Vollkommen in Ordnung, die Geschichte. Okay, ich finde es eigentlich gar nicht off-topic, weil TTIP, das tut ja letztendlich auch unser Gebiet der AG tangieren. Und ich finde, ich habe den Beitrag kurz überflogen. Ich finde eigentlich, die Stellungnahme war klar und deutlich. Und ich finde, man sollte sich auch in die Höhle des Löwen wagen. Oder auch, es ist ja nicht so, dass wer gegen TTIP ist, dass der grundsätzlich gegen Amerika oder gegen eine amerikanisch-europäische Freundschaft ist, sondern ich glaube im Gegenteil, TTIP ist ein Machtinstrument der Finanzoligarchie, noch weiter Europa oder die Welt in den Griff zu bekommen. Und das hat meines Erachtens gar nichts damit zu tun, dass man gegen irgendwelche Völkerverständigung ist. Jetzt kommt AMT. Ja, also ich weiß auch, es gibt auch einige wichtige Piraten, die ebenfalls Mitglied bei den jungen Transatlantikern beziehungsweise dort sind. Ich weiß von einem konkret, der das auch publik auf seine Seite gestellt hat und der auch meinte, es gibt einfach bestimmte Treffen im Rahmen von Studiengruppen, wo man mit dabei ist. Und das heißt nicht, dass man jetzt den Kadavergehorsam zu Washington geschworen hat. Und auch innerhalb der Transatlantiker gibt es durchaus unterschiedliche Diskussionen zu der Thematik. Insofern glaube ich, ist es eine ganz gute Geschichte, wenn dort mehr Leute über kritische Beiträge ihr Gewicht bei den Transatlantikern mit ihrem wohlwollenden Hintergrund in die Waagschale werfen, um eben auf diese Weise ein Umdenken auch auf diplomatischem Wege hier herzustellen. Insofern halte ich das grundsätzlich für eine sehr positive Geschichte und ja, es wäre schön, wenn da mehr kommen würde, insbesondere auch auf diesen Portalen, insbesondere auch von Leuten, die sich damit auseinandersetzen und die dort auch Mitglieder oder wie auch immer sind, dass einfach klar wird, wir wollen, dass ein Dialog entsteht und dass das Ganze kritisch beleuchtet wird. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, das auf allen Ebenen zu machen. Und da glaube ich, sind auch die jungen Transatlantiker eine gute Adresse. Okay, danke. Axel kommt jetzt und dann Klaas. Ja, zu TTIP, das kocht ja jetzt ein bisschen endlich mal hoch und ist das auch gut so. Und ich bemerke, im Fahrwasser vom TTIP oder im Schatten von TTIP wird so ganz nebenbei dieses TISA durchgesetzt, ne? Das Verbot der Rekommunalisierung eines einmal in die privatwirtschaftlichen Hände gegebenen Betriebs. Wäre natürlich schön, wenn das auch schon mit hochpoppt. Okay, danke für die Anmerkung und Klaas. Ich möchte mich nur den Pro-Argumenten jetzt von AMT und von Axel war es, glaube ich, jetzt, ne, anschließen und ihn nochmal wiederholen. Das Einzige, was ich jetzt dann vielleicht noch mehr Spaß hinzufügen würde, also wenn sie sie Englisch geschrieben hätte, hätte ich gesagt, okay, sie denkt schon als Europapolitikerin. Im positiven oder im negativen Sinn jetzt? In Englisch hätte ich es positiv gesehen, wenn der Text jetzt in Englisch wäre oder vielleicht zweisprachig, keine Ahnung, ob das auch möglich wäre. Aber ich meine halt nur, weil sie ist ja unsere Spitzenkandidatin und kommt ja wohl rein. Und wenn sie dadurch dann Amerikaner anspricht, dann wär's doch okay für uns mit der TTIP-kritischen Darstellung. Das ist eine DE-Seite, ja. Ich glaube nicht, dass es viel Amis lesen. Also. Ja, Politico hat es in Englisch geschrieben, auch, deshalb bin ich da drauf gekommen. Ich glaube sogar, du kannst es auf Englisch abrufen, weil es gibt ja Deutsch-Englisch zur Auswahl. Okay, gibt es zu dem Punkt weitere Wortmeldungen? Wollen wir den Punkt zu Anlass nehmen, mal eine Runde über TTIP zu reden oder haben wir es heute schon? Oder wie gesagt, das Meinungsbild, wenn optional, also wenn sich wer beteiligen will, wer wählt denn jetzt eigentlich dann die Piraten in der Woche? Also diesen Sonntag. Könnte man so anonymer Meinungsbild, wäre vielleicht auch interessant. Wie viel? Weil ich könnte sagen, also ich wähle jetzt, denke ich, nicht die Piraten. Boah, das ist ja in Ordnung, aber was soll dieses Meinungsbild jetzt bei uns bringen? Ich sehe keine Relevanz für unsere Gruppe. Ja, und für wie sich die Piraten halt weiterentwickeln. Also es gibt auch Chats, Prognosen, sowas. Aber also für mich wäre es interessant, das müssen wir aber vielleicht in ein paar Wochen dann darauf besprechen, ob man uns dann nicht irgendwann doch, so wie Cosmic das auch mal angedeutet hat, dass man sich versucht, von der Piratenpartei an sich ein Stück weit zu verselbstständigen irgendwo und jetzt nicht unbedingt darauf Gedanken verderbt, da dran zu hängen. Sorry, aber wie viel selbstständiger willst du denn, dass wir sind? Wir nutzen die Infrastruktur, die uns die Partei zur Verfügung stellt. Wir geben, wann immer wir gefragt werden, freiwillig unsere Expertise zu verschiedenen Sachen dazu. Wir denken für uns selber und wir machen unsere Arbeit. Wie viel noch selbstständiger möchtest du denn, dass wir von der Piratenpartei werden? Ich sehe den Punkt nicht. Du kennst ja zum Beispiel den Hans-Werner Sinn, der hat auch so eine Gruppe mit 7 Experten, Europa, wie hieß sie? Also, oder auch, also es gibt ja verschiedene Beispiele, wo man dann, ja, halt Mitarbeit vorausgesetzt auch wirklich, was anders machen kann. Also wir haben ja schon Blog und so und dass man, ich weiß nicht, dann nicht nur halt jetzt auf die Piraten und deren Zuarbeit jetzt, oder wie soll man sagen, je nachdem, bist wie die mitspielen. Bist du eigentlich noch Piratenmitglied? Ist. Darf ich kurz zwischenhaken? Bist du noch Mitglied der Piratenpartei? Das kannst du jetzt wie soll man dieses Schiedsgericht fragen, weil wie ist das, wenn man keinen Mitgliedbeitrag gezahlt hat, also für das aktuelle Jahr, ich weiß nicht, ob man dann deswegen gleich, also offiziell, ich bin eigentlich schon noch Mitglied, weil du wirst ja nicht deswegen aufgekündigt oder so und rausgeschmissen, aber eben nicht passives Mitglied, sowas würde man im Verein sagen. Okay, ich glaube, wir sollten, ich persönlich bin noch bei den Piraten Mitglied und ich bin es auch noch gerne. Und ich finde, wir sollten versuchen, dass wir die Piratenpartei auf Vordermann bringen, auch wenn es jetzt ein bisschen manchmal stürmisch ist. Und ich glaube, niemand wird irgendwas hier vorgeschrieben zu denken oder zu glauben. Und von daher gesehen fühle ich mich hier noch eigentlich sehr wohl. Und ich bin aber gegen eine Befragung jetzt, so wie man wählt oder Piraten wählt oder nicht wählt, weil ich glaube, das Wahlgeheimnis in dem Fall ist doch ein höheres Gut, das man wahren sollte. Ich hätte dazu eine Wortmeldung. Das auch, aber Piratus und dann Rudi. Ja, also ich habe das deshalb gefragt, weil ich jetzt den Stefan ständig hier im Mumble erlebe, wie er in allen unterschiedlichen Kanälen die Leute dazu aufruft, möglichst die Piraten nicht mehr zu wählen. Und ich finde das mittlerweile so permanent und penetrant, wie wir es jetzt hier auch erleben, dass ich deshalb frage, ob er Mitglied ist, weil ich das für parteischädigend halte. Das ist so, wie wenn man Plakate abreißt. Und ich finde, den Aufruf, sozusagen die Piraten nicht zu wählen, als Piratenmitglied, das finde ich schon sehr merkwürdig. Und ja, da, Stefan, da solltest du mal drüber nachdenken, was das soll und warum du das hier so vermehrt in den Kanälen raushaust. Also das tust du ja nicht nur hier in Mumble. Und von daher finde ich das schon sehr bedenklich, was du da tust. Rudi. Ja, das, was Piratus gerade sagte, unterstütze ich mit Hunderten von plus eins und möchte nochmal was anderes sagen, vielleicht an die Leute hier im Raum, die sich so sagen, ach, ist doch egal, die eine Stimme mehr oder weniger, ob ich dann am Sonntag hingehe und den Piraten mein Kreuz gebe, immer daran denken, jede Stimme ist nicht nur eventuell notwendig, um auch einen Sitz zu bekommen im Europaparlament, sondern jede Stimme bringt der Partei auch Geld. Und das ist etwas, was unwahrscheinlich wichtig ist, um vernünftig arbeiten zu können. Und deswegen Arsch hoch aufs Fahrrad oder ins Auto oder wie auch immer, hin zum Wahllokal, Kreuz bei den Piraten machen und gut ist. Okay, dankeschön. Gibt es jetzt noch weitere Wortmeldungen zu dem Punkt? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Gibt es zum Punkt Sonstige noch irgendwelche Beiträge? Ja, prinzipiell wollte ich jetzt dann wieder regelmäßige Sitzungen machen zur Vision der Piratenpartei im Bereich Wirtschafts-, Geld- und Finanzpolitik. Und da wollte ich jetzt einfach mal in die Runde fragen, wie viele Leute wären denn interessiert, weiterhin an dem Projekt mitzuarbeiten? Ich brauche noch ein paar Leute, damit wir einen festen Termin ausmachen. AMT, ich finde das einer der ganz wichtigen Themen. Es hat ja auch, MoneyMind hat ja auch schon eine Seite begonnen, wo, ich glaube, die hat nicht nur er begonnen, sondern auch andere, wo auch die ganzen Schulen etc. und die ganzen wichtigen Denker auf dem Gebiet aufgezeichnet hat. Ich habe nur im Moment mein anderes Schwerpunkt, die Software, die ich entwickle für die Piraten. Und deshalb könnte ich nicht mitmachen, obwohl ich ganz großes Interesse hat und es sie mit Sicherheit auch verfolgen werde. Jo, danke dafür. Um was für eine Software geht's da? Möchtest du da schon mal was sagen dazu? Ja, gerne. Ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt. Es geht um Software, um die Haushalte der Kommune zu visualisieren. Und gewissermaßen die Piraten, die kommunalpolitisch unterwegs sind, dass die einen besseren Durchblick haben über die kommunalen Haushalte. Ich mache immer das Beispiel, der Haushalt von Heppenheim, da wohne ich, das ist die kleine Gemeinde mit 25.000 Einwohnern, hat einen Haushaltsplan von Größenordnung 500 Seiten. Das ist mehr, als die Deutsche Bank in ihrem Jahresbericht hat. Und Ich glaube, dass die meisten eigentlich überfordert sind, wenn sie so einen Haushaltsplan lesen sollten und ihn begutachten. Und durch die Visualisierung möchte ich erreichen, dass man ein besseres Verständnis dafür bekommt, weil man kann es drehen und wenden, wie man will. Über den Haushalt wird die Politik gemacht. Noch ganz kurz eine Frage, wie kriegen denn die Politiker die Daten? Also gibt es irgendeine digitale Schnittstelle? Ja, da gibt es eine digitale Schnittstelle. Zum einen hole ich die Daten. Da gibt es für NRW, ich mache das ja im Moment für NRW, da gibt es ein statistisches Bundesamt, wo man sich die Daten dann runterladen kann. Die sind aber leider nicht so aktuell. Und dass deshalb dann Piraten, die vor Ort sind, für ihre eigene Kommunen gegebenenfalls dann die Daten einspielen können, weil es nützt mir ja nichts, wenn ich Daten habe von 2009 oder so weiter. Das ist schlicht und einfach, die Zahlen sind dann schon veraltet, sondern das Wichtige ist, dass man das aktuell machen kann. Dann machst du das im Auftrag der Piratenfraktion NRW, weil du sagst NRW, oder im Auftrag des Landes, oder willst du das dann irgendwann mal verkaufen an Software? Das wird ein Open-Source-Projekt und es wird praktisch gesponsert und auch von Auftrag gegeben. Es gibt sogenannte PICO NRW, das heißt Piraten in der Kommunalpolitik. Und ich hatte da mal so 50, 60 Seiten langes Strategiepapier mal gemacht gehabt zu diesem Thema. Da hatte Matthias Bock hatte mal eine Anfrage gehabt zur Visualisierung. Dann hatte ich mir da Gedanken gemacht, was Buchhaltung anbelangt. Das ist so etwas, was ich jahrzehntelang für große Firmen gemacht habe und Software entwickelt habe. Und ich habe da festgestellt, dass die Kommunen haben sich eine Rechnungslegung aufdrücken lassen, die für Unternehmen entwickelt und optimiert wurde, aber für die Kommunen gar nicht passt. Und das ist ein ganz großes Handicap. Das heißt, die Ziele, die damit verfolgt wurden, die würde ich 100% unterstreichen, das sind absolut in Ordnung. Aber wie es dann umgesetzt wurde, sind sie nicht auf die speziellen Bedürfnisse der Kommunen eingegangen. Und ich sehe eine ganz große Chance der Piraten, dass sie ihre Kompetenz gerade auf dem Gebiet einbringen und dass man eine Art kommunale Open-Source-Projekt macht. Und zwar ich nenne das kommunale Verwaltungsinfrastruktur. Das heißt, den Kern und den Anfang, dass Kommunen mit dieser Software auch dann ihre operatives Geschäft machen kann. Im ersten Schritt wollen wir mit dem Haushalt beginnen. Das ist praktisch nach dem Motto, klar machen und dann ändern. Und klar machen tut man zunächst mal die Daten des Haushaltes und dann ändern im Nachklang oder im anderen. Man muss sich auch im Klaren sein. Hunderte von Millionen. Allein ein Land wie Hessen hat allein 300 Millionen ausgegeben für die Software. Was sie dafür gekriegt haben, ist ein Monster an Komplexität. Allein die Handreichungen, jetzt rede ich von NRW, sind 3000 Seiten. Ich habe mich durch diese ganzen 3000 Seiten durchgekämpft, aber ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normaler Finanzbeamter in der Haushaltsabteilung das nur ansatzweise versteht. Und wir sind auch selbst bei großen Städten, die ganze Abteilungen haben etc., sind mir eklatante Fehler aufgefallen, die da gemacht wurden. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir hier so ein Projekt machen, dass das vielleicht eine Chance ist, für die Piraten in der Kommunalpolitik Fuß zu fassen und auch vielleicht eine Wertschätzung zu bekommen. Arne, kann AMT nochmal seine Frage wiederholen? Sein Punkt war ja noch nicht abgearbeitet und dass wir da nochmal, wie soll ich sagen, zur Sache gehen, bis der Punkt abgearbeitet ist und dann vielleicht was anderes debattieren. Klaas wollte ja auch noch. Du hast völlig recht, Stimmbürger. Entschuldigung. Ein Tee bitte. Klaas war vor mir dran. Ja, dann Klaas bitte. Ja, es waren ja noch einige, glaube ich, vorher in der Wortmeldung, aber ich wollte es noch einmal mit AMT, dass er das noch mal eigentlich ausführt, weil das war ja jetzt zwei Sätze. Und das, was mich interessiert ist, aber ich habe das noch nicht ganz verstanden, ist es dann eine neue AG oder eine Unter-AG von der Geldordnung? Wie siehst du das, AMT? Ich sehe das als gesamtparteiliches Projekt, an die, wo ich auch immer mal wieder Leute von anderen Seiten eingeladen habe. Das Problem ist immer, es gibt dann am Anfang ein paar Interessenten, die kommen und dann ja, veräppt das relativ schnell. Ich hatte immer wieder Leute, wir haben meistens so Sitzungen zu dritt und zu viert gehabt und da sind wir recht gut vorwärts gekommen. Ausgangspunkt des Ganzen war die allgemeine Vision der Piratenpartei, die von Robert Stein-Holzheim initiiert wurde. Da steht auch der Disclaimer und quasi der erste Absatz ist aus der gesellschaftlichen Vision rausgenommen. Ich gehe nämlich davon aus, dass auch in den Bereichen von Wirtschafts-, Finanz- und Geldordnung in 90% mindestens der Zielsetzungen wir uns einig sind. Auch die, die eher libertär sind, auch die, die eher sozial links sind, auch die, die sich als sozialliberal nennen und solche, die keine Einordnung für sich selber vornehmen wollen. Selbst für die Leute, die eher klassisch, jetzt nicht neoliberal, aber eher mit klassischen Modellen arbeiten, dass auch mit denen weitgehend eine Meinung existiert. Das Problem ist, irgendwie dahin zu kommen, dass wir das mal verschriftlichen, diese Meinung, und mal zu einem Punkt bringen, über systemisches Konsensieren zum Beispiel, dass wir uns endlich auf die Gemeinsamkeiten, auf die über 90% Gemeinsamkeiten fokussieren und dadurch eine positive Eigendefinition in diesen Feldern gewinnen. Denn momentan fehlt uns das so ein bisschen und wir haben eher so eine Anti-Haltung gegen diesen Neoliberalismus, der da draußen uns den Planeten verwüstet und jede Menge Probleme im Sozialbereich verursacht. Aber eine Gegenhaltung allein ist eine ganz schlechte Motivation. Die ist zwar gut am Anfang, um um was zu starten, um eine Bewegung auf die Füße zu stellen, aber man braucht am Ende eine positive Eigendefinition, eine Vision, wo soll es denn hingehen? Und das ist im Prinzip der Versuch, in den wichtigsten Bereichen, die entscheidend sind für die Politik, nämlich den gesamten Finanz- und Haushaltsbereich, das geht auch in Steuern rein, endlich mal ein Konzept zu entwerfen, den Zielparameter zu beschreiben, die man quasi als Flagge dann auch in der Kooperation mit Attac und anderen Vereinen nach vorne tragen kann, sodass die Piraten endlich mal ein scharfes Profil in dem Bereich kriegen und auch das ganze Wissen, das wir gesammelt haben in der AG, dass sich das so kondensiert, dass man damit wirklich viele Leute ansprechen kann. Und da ist es, glaube ich, die Vision. Schaut euch die von Robert Stein-Holzheim an. Ich fand die sehr inspirierend. Und ich glaube, wenn wir sowas auf die Beine stellen, auch in unseren Bereichen, dann kommen wir weiter. Okay, danke. Noch eine Zusatzfrage, oder habe ich es überhört? Du hast am Anfang gesagt, ihr diskutiert da schon mit 3-4 Leuten. Jetzt würde mich interessieren, unter welchem Level, hier im Mumble oder irgendwo anders? Und wo soll es in Zukunft stattfinden? Also die Treffen waren im Mumble, die wurden jeweils vereinbart über die Mailingliste der AG Geldordnung. AG Wirtschaft habe ich auch immer noch mit, AG Europa weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da habe ich auch mal eine Mail hingeschickt und AG Steuern auch. Und wir haben uns auf Mumble getroffen und haben das gemacht. Das war jetzt einmal im Rahmen der Mittwochssitzung der AG Geldordnung, aber normalerweise waren das separate Sitzungen, die am Wochenende irgendwann stattgefunden hatten. Also die ersten 5-6 Sitzungen. Also kriege ich das nie als Nicht-Abonnent von solchen Mailinglisten, kriege ich das dann gar nicht mit? Wenn du Vorschläge hast, wie ich das kommunizieren kann, dass das möglichst viele Leute mitkriegen, dann bin ich über Vorschläge sehr, sehr erfreut. Ja, zur Not Twitter oder so. Ja, Twitter ist auch nicht so mein Ding. Ja, okay, ja, nee, das ist halt mein Problem. Also ich muss, Entschuldigung, Piratus, ich muss ja an die Information drankommen. Ich halte mich mal an AMT über Twitter und dann schaue ich mal, ob ich da zurechtkomme mit. Danke, AMT, für mich jedenfalls. Ja, klar, das ist kein Problem, dass ich das auch über Twitter poste und, gut. Haben wir das Thema dann abgearbeitet, AMT? Ich weiß nicht, gibt es noch weitere Leute, die sich für das Konzept interessieren und mitarbeiten wollen? Dann bitte jetzt melden. Ja, ich Parsival. Bin aber auch gerade noch im Umzug. Aber über Twitter würde ich gerne informiert werden, wenn es geht. Ja, das lässt sich einrichten, klar. AMT, es kommt darauf an, wann ihr findet, weil ich bin da ziemlich eingeschränkt. Aber es wäre gut, wenn du mich zumindest informierst, wann ihr tagen wollt. Ne? Wenn ich kann, stoße ich gerne dazu. Und vielleicht wäre es hilfreich, wenn alle, die da Interesse haben, über Twitter Informationen zu kriegen, einfach dem Twitter-Account der Geldpiraten hier folgt. Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Geldsystempiraten, oder? Der Klaus Kulawik, oder wer? Nee, der Cosmic macht den doch. Keine Ahnung, wie Twitter geht, aber wenn es Sinn macht, dann kann mir da ein T das beibringen. Ich tue gleich den Link hier rein in Chat, sobald ich es gefunden habe. Wunderbar, Schule, mich hier informiert dich auch über E-Mail, das ist kein Problem. Piratus, der Chat bei mir funktioniert nicht. Also wenn schon, vielleicht ist, über die Mailinglist, wäre sehr nützlich. Du kannst das Wort Geldsystem Pirat einfach mal ein Ad davor setzen und dann findest du es. Also wenn es der Link ist, den ich da reingepostet habe, dann folge ich die gerade, habe ich die gerade gefolgt. Genau, das sind sie. Okay. Und dann wäre es halt, ganz kurz eine Sache noch, dann wäre es halt gut, wenn AMT sich dann vielleicht in nächste Sitzung ankündigt, darüber auch, und das in dem Fall dann wahrscheinlich dem Cosmic rechtzeitig sagt, damit er das dann posten kann. Ich weiß nicht, wer da sonst noch Fähigkeiten hat zu twittern. Also ich würde das dann auch einfach so machen, dass ich das über an den Geldsystempiraten twittere und dann würde ich es noch an Stimmbürger twittern. Ist das eine Idee? Ja, das sollte halt von denen, wer immer den jetzt hier den Geldsystempiraten Twitter-Account verwaltet, der sollte es halt retweeten dann oder so, sonst sehen es die Leute ja nicht. Ja, genau. Deswegen meine Frage an Stimmbürger. Wäre das eine Idee? Nee, ging nur um Retweet, wenn ich eine Einladung ausschicke. Okay. Ja, wenn die an Cosmic. Oh, ich würde gerne da Geldsystempirater ist von Hans Walter. Wo ist er denn? Da hat der Ötsch da. Wird er von einem heißen von Ötsch, der hat gute Tweets da auch, wo er rausschickt. Die könnte man da auch weiter verteilen auf den Account. Das kann ja jeder so halten, wie er möchte. Ich glaube, haben wir den Punkt AMT jetzt soweit abgearbeitet? Nein, das könnte nicht jeder halten, wie er möchte. Walter Otto Oetsch, also W. Oetsch, der kündigt, habe ich dazu gehört. Das hat doch überhaupt nichts mit dem Thema jetzt zu tun. Warte mal, Geldsystempirat. Willst du unbedingt aufgezeichnet werden? Natürlich. Geldsystempirat, wie kann ich da drauf zugreifen? Indem oder du macht folgst, ist doch klar. Allein? Ja, klar, folge ich ihn. Kann ich selber über den posten oder Nein. Was weiterleiten? Nein, der retweetet dich, wenn. Also ich retweete jetzt von Walter Otto Oetsch dann und dann kann Cosmic da über Geldsystempirat von mir dann retweeten. Genau so wird das machen. Jo. Okay, ja, weil da habe ich die letzte Woche, da tut recht gute Sachen raushauen da. Du hast auch da von Wirtschafts- und Sozialgestaltung von dem Studiengang und also neben Karl-Heinz Brodbeck ist der ja, Top-Ökonom und neben dem Paul. Schickst du diese Infos auch bitte über die Mailingliste drüber, denn es ist schön, wenn du tolle Sachen entdeckst, aber wenn du die nicht mit uns mitteilst. Ich schicke nicht über die Mailingliste, ne, sorry. Wunderbar. Nee, das also, ist alles, was ich gerne Pad haben möchte. Danke. Ich tue ins Pad rein. Okay. Auch okay. Ich wollte jetzt noch mal kurz einen Hinweis geben zu der Software, die ich gerade am entwickeln bin. Da habe ich auf Zeile 99. Ich hatte im Februar am Real-Life-Treffen der Sozialpiraten, hatte ich das Projekt mal vorgestellt. Da ist auch sind die Folien, die kann man, wenn man sich den Link folgt, kann man das Strategiepapier und die Folien sich dann ansehen, wer das möchte, Zeile 99. Okay, hat sonst noch jemand was zum Punkt Sonstiges? Ja, ich hätte gerne. Bitte. Ich dran? Ja, Schule, du bist dran. Ich habe da über die Mailingslist sozusagen meinen Vorschlag über die neue Schärfung des Sozialprofils der Piraten geschickt. Und jetzt höre ich, dass hier bei der, zumindest bei den Zuhörern der AG, viele gar nicht den Zugriff haben auf die Mailinglist. Und da würde ich nur ganz kurz erzählen, um was es geht. Und wenn jemand Interesse hat, dann kann er mich da ansprechen über meine über meine Mailing-Adresse. Ja. Also meine Überlegung war eine gewisse Metaebene, das bedeutet, wie kriegen wir Wähler? Wo können wir Wählerschichten lokalisieren? Und welche Bedürfnisse haben die und können wir denen ein Angebot machen? Und im Grunde genommen ist die Metafrage die entscheidende. Sind das Piraten dabei, die der Meinung sind, dass wir schnöde einfach auf Erfolg versuchen, uns auf Erfolg zu trimmen und sozusagen auf Wählerfang, ohne unsere Ideen zu verraten? Die Wege selber, es ist zu kompliziert. Ihr kennt es, die Mailinglist haben, kennen schon meine Ansichten. Und nur die Frage, gibt es hier einige, die noch Interesse haben, unter Umständen sozusagen den Pad zu bekommen und anzugucken, ob diese Meta-Betrachtung, also wählerorientiert zu arbeiten, für sie was wäre. Und wenn ja, dann wie komme ich an die ran? Kann hier jemand Schulim Auskunft geben? Mir scheint, das ist nicht der Fall. Ist auch nicht schlimm. Ich wollte nur, wie gesagt, angeregt durch die Bemerkung eines Zuhörers, dass er gar nicht auf der Mailingliste drauf ist. Gut, wenn keiner Interesse hat, dann halt nicht. Kein Problem. Was ich noch sagen wollte, was die Mailingliste anbelangt, ich glaube, es ist ja gar keine große Schwierigkeit, sich so eine Mailingliste zu abonnieren. Und ich glaube, es rentiert sich, wenn man hier in der Diskussion sein möchte, dann ist es eine gute Idee, sich auf der Mailingliste die Mailingliste zu abonnieren, der AG Geldordnung. Wir wären ja dann soweit am Ende. Jetzt ist es 20.44 Uhr, 45 gleich. Und wenn niemand ein Schlusswort machen möchte, dann würde ich die Sitzung hiermit beenden. Ja, Schlusswort ist natürlich ein Dank an dich, Arne, für die Moderation. Kein Problem. Habe ich gerne für euch gemacht. Und auch, es haben ja immer andere auch gemacht und ich finde es selbstverständlich, dass man dann auch einspringt. So, dann die nächste Sitzung nächste Woche, schätze ich. Und noch ich würde sagen, die Aufzeichnung können wir jetzt beenden und dann übergehen zur offenen Diskussion. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.